Kundgabe 3433. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.2.1945. Grausames Geschehen. Verheißung. Hilfe. Es bereiten sich große Dinge vor, und euer Herz wird frohlocken ob der Wahrheit meines Wortes, wenngleich ihr erzittern werdet über das grausame Geschehen, das der Welt nun offenbar wird. Ich weihe euch ein in meinen Plan, indem ich euch kundgebe, dass ich selbst nun eingreife, bevor ihr, meine Gläubigen, in dieses Geschehen hineingezogen werdet. Vernehmet daher meine Stimme. Ihr werdet jeder Gefahr entgehen und doch in großer Not schweben, weil alles um euch im Aufruhr ist. Doch wie auf einer Insel werdet ihr leben unter meiner Obhut, und ihr werdet nichts verspüren von dem Treiben des Satans. Ihr werdet bangend harren, bis euch Hilfe kommt. Denn nun bricht das Unheil herein über die Menschen, deren Herzen vom Satan regiert werden, die das Leben unzähliger Menschen opfern für ihre schändlichen Pläne und ohne Erbarmen ein Vernichtungswerk ausführen, das nur noch durch meinen Eingriff beendet werden kann. Nehmet dieses mein Wort zum Trost. Ich werde euch erretten aus aller Not. Darum hoffet und harret und bleibet mir verbunden im Gebet. Und ihr werdet Kraft empfangen, auszuharren, bis euch Hilfe kommet. Amen.